Am 25. Juni gab es in der Kongresshalle Mansude in Pyongyang die Verhandlungen zwischen dem D-Völker-Außenminister Ri Yong-ho und der Sondergesandten des Präsidenten der Republik Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwa, Vizeministerpräsidentin und Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit. Daran nahmen Teil von der D-Völker-Seite die Mitarbeiter der zuständigen Bereiche und von der namibischen Seite die ständige Sekretärin des Ministeriums für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, Selma Ashipala Musabi, und die Begleitung der Sondergesandten. Beide Gesprächspartner tauschten miteinander die Meinungen über die weitere Verstärkung und Entwicklung der Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und über einige Fragen von gemeinsamem Interesse aus.